Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, the Apostle Paul, that great teacher, the man with that incredible revelation. Der Apostel Paulus, der große Lehrer, der Mann mit der großen Erkenntnis. The man with the extraordinary common sense. Der Mann mit dem außergewöhnlichen gesunden Menschenverstand. He's explained the people in Corinth how they're supposed to live their Christian lives. Erklärt den Menschen in Korinth, wie sie ihr christliches Leben leben sollen. But you know what? Doch weißt du was? He understood a very, very important truth. Er hat eine äußerst wichtige Wahrheit erkannt. And this we see now in verse 33. Das sehen wir in Vers 33. He says, follow my example. Er sagt, folgt meinem Beispiel. For I try to please everyone in all things. Denn ich versuche, es allen in allen Dingen recht zu machen. Rather than putting my liberty first. Anstatt meine Freiheit an die erste Stelle zu setzen. Wow, how many Christians can say, follow my example? Wow, wie viele Christen können sagen, folgt meinem Beispiel? You know, the first part, follow my example, already not so many can say. Schon den ersten Teil, folgt meinem Beispiel, können nicht allzu viele sagen. You know, the truth is, every one of us should live a life that we should be able to say to everybody, hey, follow my example. Die Wahrheit ist, dass jeder von uns so leben sollte, dass wir zu jedem sagen könnten, folge meinem Beispiel. I mean, if we are true disciples of Jesus Christ, we should be able to tell people, just follow my example. Wenn wir wahre Jünger von Jesus Christus sind, sollten wir in der Lage sein, den Leuten zu sagen, folgt einfach meinem Beispiel. But look, Paul is not saying, follow my example, and then he makes a period here. Doch schau, Paulus sagt nicht, folgt meinem Beispiel und macht dann einen Punkt. And that's where he stops. Und stoppt an dieser Stelle. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, for I try to please everyone in all things rather than putting my liberty first. Er sagt, denn ich versuche es allen in allen Dingen recht zu machen, anstatt meine Freiheit an die erste Stelle zu setzen. You know, I'm really, really, really thankful. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. That the Apostle Paul doesn't say, for I try to please everyone in all things, and then he makes a period. Dass der Apostel Paulus nicht sagt, denn ich versuche es allen recht zu machen, und dann einen Punkt macht. Because then he would make himself a slave to people rather than a slave to Jesus Christ. Denn dann würde er sich zum Sklaven der Menschen machen und nicht zum Sklaven von Jesus Christus. Do you know, people who live as people pleaser never fulfill the purpose of God. Menschen, die den anderen gefällig leben, erfüllen niemals die Bestimmung Gottes. So you cannot take this advice of the Apostle Paul and this beautiful Bible verse. Du kannst nicht diesen Rat des Apostels Paulus und diesen schönen Bibelvers nehmen. To justify your insecurity so that you can't say no to people. Und damit deine Unsicherheit rechtfertigen, dass du nicht Nein zu Menschen sagen kannst. No. Nein. Paul never, never, never said, I try to please everyone. Paulus sagt niemals, niemals, niemals, ich versuche es allen recht zu machen. He says, I try to please everyone in all things rather than putting my liberty first. Er sagt, ich versuche es allen in allen Dingen recht zu machen, anstatt meine Freiheit an die erste Stelle zu setzen. And remember the context? Erinnerst du dich an den Kontext? Not offending the Jew, not offending the Greek, not offending the Christian brother. Nicht Juden vor den Kopf stoßen, nicht den Griechen vor den Kopf stoßen, nicht den christlichen Bruder vor den Kopf stoßen. So in that context, Paul said, my freedom is not really priority. Priority is to walk in perfect and pure love. In diesem Zusammenhang sagt Paulus, meine Freiheit steht nicht an erster Stelle. Meine Priorität ist es, in vollkommener und reiner Liebe zu leben. Because if you take this out of context and you are a people pleaser, wenn du das aus dem Zusammenhang nimmst und Menschen gefällig bist, what's gonna happen? Was geschieht dann? Many times you will have to disobey God in order to please people. Oftmals wirst du Gott ungehorsam sein müssen, um Menschen zu gefallen. And that's a very dangerous thing to do, and I'll tell you why. Das zu tun ist sehr gefährlich. Ich sage dir warum. Because first of all, at the end of your life, you're going to give accountability to Jesus and not to men. Denn erstens wirst du am Ende deines Lebens Jesus Rechenschaft ablegen und nicht den Menschen. He gave you your life and you're a steward, not an owner. Er hat dir dein Leben gegeben und du bist ein Verwalter, kein Besitzer. So now always remember, he is priority, pleasing him is first. Denke also immer daran, dass er deine Priorität ist und es an erster Stelle steht, ihm zu gefallen. Secondly, you will be a totally divided person. Zweitens, du wirst ein völlig geteilter Mensch sein. You know why? Weißt du warum? Because if you do something to please one person, that very thing will displease another person. Wenn du etwas tust, um einer Person zu gefallen, wird genau diese Sache einer anderen Person missfallen. And what displeases another person is now going to please a third person. Und was der anderen Person missfällt, wird einer dritten Person gefallen. So then, who are you going to please? Wem wirst du gefallen? In the end, you don't have a great life and you haven't pleased anybody, you've always offended people. Im Endeffekt hast du kein tolles Leben. Du machst es niemandem recht und verärgerst immer Leute. Now, you can't take this statement without taking the finishing statement of the Apostle Paul. Du kannst diese Aussage nicht ohne die abschließende Aussage des Apostels Paulus betrachten. I sincerely attempt to do anything I can so that others may be saved. Ich bemühe mich aufrichtig alles zu tun, was ich kann, damit andere gerettet werden können. So remember. Denk daran. Paul says when it comes to the point of reaching people for Jesus Christ. Paulus sagt, wenn es darum geht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, my liberty is way less important than winning people for Christ. Ist meine Freiheit bei weitem nicht so wichtig wie die Gewinnung von Menschen für Christus. So here's my question. Nun meine Frage. When it comes to preaching the gospel, what's more important, your liberty or reaching people for Jesus? Wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht, was ist wichtiger, deine Freiheit oder Menschen für Jesus zu gewinnen? See, many times you have to sacrifice your own freedom in Christ. So manchmal musst du deine eigene Freiheit in Christus opfern. And not doing things that you even could do. They're not sin, they're okay for you. Und auf Dinge verzichten, die du tun könntest, die keine Sünde sind, die für dich in Ordnung sind. So that you can now reach other people with the love of Jesus Christ. Damit du andere Menschen mit der Liebe von Jesus Christus erreichen kannst. Oh, if we could only live like this from all of our hearts. Oh, wenn wir nur von ganzem Herzen so leben könnten. Always understand that people are so precious and they have to be reached with the gospel of Jesus Christ. Und immer verstehen würden, dass Menschen so wertvoll sind und mit dem Evangelium von Jesus Christus erreicht werden müssen. And that is so important. Das ist so wichtig. My dear friend. Mein lieber Freund. We have finished now 1 Corinthians and chapter 10. Wir haben 1. Korinther Kapitel 10 abgeschlossen. So I will spend some time thinking and then see where we go after this. Ich werde etwas Zeit mit Nachdenken verbringen und dann sehen, wie es weitergeht. But until I feel I should do a different thing, I'm going to keep going verse by verse through the Bible. Doch solange ich nicht fühle, dass ich etwas anderes machen sollte, werde ich weiter Vers für Vers durch die Bibel gehen. In Devotionals we do this and on YouTube we do themes. Bei Andachten machen wir das so und auf YouTube behandeln wir Themen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.